Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht-Ausgabe, wie immer, offene Telefon-Talkshow für eure Anliegen, eure Themen, eure Vorschläge, über was ihr gerne mit mir reden wollt. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Stefan ist der Erste heute Nacht, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Hallo, wie geht's dir? Gut, bei dem tollen Wetter hervorragend. Ja, erstmal eins vorneweg, also ich finde deine Sendung super. Dankeschön. Bitteschön. Ja, jetzt zu meiner Geschichte. Ja. Und zwar, das war vor 5, 6 Jahren. Ja, da traf ich eine Frau in der Disco. Mhm. Ja? Ja, ich bin öfters in die Disco gegangen, traf also diese wunderhübsche Frau am ersten Blick. Super gebaut, alles dran, was dran sein soll. Mhm. Ja, und wir haben auch was getrunken und haben uns eigentlich so den ganzen Abend gut verstanden. Und irgendwann... Du hast sie angebaggert, oder? Ich, ja, sie? Also das kam eigentlich beidseitig. Also ich stand so an der Theke und sie stand neben mir. Ja, haben was getrunken und ja. Naja, auf jeden Fall, wir kamen ins Gespräch. Wir kamen ins Gespräch und ja, es endete damit, dass ich mit zu ihr nach Hause ging. Aha, wie ungewöhnlich. Ja, und bei ihr zu Hause haben wir noch was weiter getrunken. Ja. So, hat schön Sekt gehabt. Mhm. Und irgendwann landeten wir im Bett. Ich hab's mir fast gedacht jetzt. Nee, wie kommst du denn da drauf? Es war so ein klassischer One-Night-Stand. Ja. Ja. Ja, mit eigentlich allem, was dazugehört. Ja. Na, fast allem. So, und wie war's? Ja, also ich lag mit dieser Frau im Bett und naja, wir haben halt ein bisschen gefummelt erstmal. Mhm. Striche über den Körper, weiter runter, ging in die Hose rein. Mhm. So, und jetzt kommt's. Es war ein Mann. Sag's nicht, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Und ich denke, nee, ne? Das kann ja wohl nicht sein. Ne? Das sind ja immer so Geschichten für. Den stock-heterosexuellen Mann ist das natürlich das Grauen schlechthin, ne? Wenn ja, ihm so etwas passiert. Bist du denn ein stock-heterosexueller Mann? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Musstest du gleich dich übergeben oder was? Oder was ist geschehen? Nee, also ich bin aufgesprungen, war natürlich total schockiert. Ja. Und ich wollte nur weg. Ja. Nur aus der Tür raus. Du hast nichts gesagt? Du hast sie oder ihn nicht beschimpft oder irgendwie? Nee, ich konnte nichts sagen. Ich war sowas von schockiert. Ja. Ne? So, ich wollte zur Tür und bleib doch hier und so, ist alles nicht so schlimm. Ja, hat dann auch versucht, mich irgendwie ne? Ja. Umzustimmen? Ja, eben. Nicht umzupolen, aber umzustimmen? Nee, umzustimmen irgendwie, ne? Und ist es ihm oder ihr gelungen? Nee, also im Endeffekt nicht. Also nach langem Hin und Her, ich war vielleicht eine Viertelstunde da nachher hilflos und in diesem Raum. Sie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, hatte aber Brüste, ne? Ja, klar, also ich denke mal, er, sie, es hat vor, sich irgendwie operieren zu lassen und so, aber war halt noch nicht fertig. Ich habe ja solche Geschichten auch schon gehört, wo dann die Männer sich darauf eingelassen haben und gesagt haben, okay, versuchen wir mal diese Variante, ist eher exotisch, aber das war nicht dein Ding. Nee, also für mich käme das überhaupt nicht in Frage. Also, ich würde mich davor ekeln, auf jeden Fall. Ja, ja. Na gut, also völlig in Ordnung, wenn du nicht so gestrickt bist. Guckst du denn seitdem noch ein bisschen genauer hin, wenn du mit Frauen anbandelst? Sagen wir mal so, das war die erste Zeit so, wo ich ganz genau hingeguckt habe. Also die erste Zeit danach in der Disco, also wirklich, ich habe die Frauen von oben bis unten angeguckt, ja. Ist es wirklich eine Frau? Eben. Ja? Nach dem Motto, ja. Eben, ja. Und manchmal habe ich auch zu hören bekommen, ey, was starrst du mich so an und was weiß ich. Da hast du gesagt, ich habe so gewisse Erfahrungen gemacht, Mädchen, das musst du verstehen. So in etwa. Ja, Steffen, dann wünsche ich dir natürlich, dass dir das nicht wieder passiert, ne? Nicht nochmal passiert. Nee, also ich glaube, jetzt bin ich davon geheilt irgendwie. Also mir wird das nicht mehr passieren. Alles Gute. Ja, gut, okay. Tschüss. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Mach's gut, Stefan. Okay, ciao. Jo. Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, wenn ihr mich erreichen wollt. Das ist die heiße Nummer, der heiße Draht hier ins Studio, kostenfrei. Und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Roman ist dran. Roman, 19 Jahre. Ja, hallo, hier ist Roman. Hallo Roman, man sagt es Deutsch, ne? Nicht Roman. Ja. Was ist los? Ich bin zu Hause heute rausgeflogen, weil ich zum wiederholten Mal lange Finger gehabt habe. Zum wiederholten Mal lange Finger? Das hast du hast geklaut? Ja. Was hast du geklaut? Wo hast du geklaut? 50 Mark bei meinen Eltern, aber nicht zum wiederholten Mal. Zum wiederholten Mal? Ja. Zu wie viel wiederholten Mal? Seitdem ich 13 bin. Oh. Also, wie viel Mal ist es passiert, ungefähr? Unendlich oft, oder wie? Ja, so hat sich von 13 jetzt bis 19 hat sich das immer wiederholt und jetzt bin ich endgültig zu Hause rausgeflogen. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich wohne jetzt erstmal bis Mittwoch bei meiner Schwester und dann weiß ich nicht, wie das weiterlaufen soll. Also, was machst du? Bist du noch Schüler? Ich bin Auszubildender. Du bist Auszubildender. Was lernst du? Holzbearbeiter, wird vom Arbeitsamt finanziert. Ja. Hast du bislang in deiner Langfingerkarriere nur deine Eltern bestohlen? Oder nur auch meine Eltern. Nur die Eltern? Ja. Und das geht seit 7 Jahren so, seit 6, 7 Jahren? Ja. Warum hast du das denn gemacht, immer wieder? Ich weiß nicht, ich kann mit Geld absolut nicht umgehen und das mache ich auch nur, wenn ich kein Geld mehr habe. Also, ja gut, aber wie viele Leute können mit Geld nicht umgehen? Aber die klauen ja dann auch nicht. Nee, hab mir da auch damals noch nie so die Gedanken drum gemacht. Ich kann es nicht erklären. Also ich meine, wenn das 2, 3, 4 Mal passiert, wenn es so viele Jahre passiert, das ist ja jetzt eine Zahl, die wahrscheinlich riesig ist, wo du das gemacht hast, dass deinen Eltern dann irgendwann der Kragen platzt, bei einem jungen, erwachsenen Mann von 19 Jahren ist ja dann auch irgendwie klar. Mhm. Wie haben denn bislang deine Eltern darauf reagiert? Ich bin einmal zu Hause, also das erste Mal bin ich zu Hause rausgeflogen. Mhm. Da konnte ich dann auch bei meiner Schwester unterkommen. Wie lange ist das her? Genau ein Jahr jetzt. Mhm. Bin ich jetzt so überlegt. Ja, genau ein Jahr. Und wie lange warst du dann bei deiner Schwester untergekommen? Knapp ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr, ich weiß jetzt nicht genau. So lange? Ja. Und dann hat sie halt geheiratet. Mhm. Dann bin ich halt und konnte ich halt wieder bei meinen Eltern einziehen. Mhm. Als du da eingezogen bist, gab es denn da so ein Gespräch, dass die gesagt haben, okay, Roman, du kannst wieder kommen, aber nur wenn und so, wenn du dich geändert hast? Wir hatten, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wo ich rausgeflogen bin, hatten wir vorher nochmal ein Gespräch, wie es jetzt weiterlaufen soll. Also hatten wir alle von der Familie, hatten wir dann bei uns, also bei meinen Eltern zu Hause sitzen. Und du hast versprochen, dass du es nicht mehr machen willst? Die hatten nur gefragt, wie das jetzt weiterlaufen sollte. Mhm. Also, und... Ja gut, aber du musst ja irgendwie gesagt haben, ich mache es nicht. Du musst ja guten Willen gezeigt haben, sonst wäre es ja nicht gelaufen. Ja, also... Wie viel Geld insgesamt hast du deinen Eltern geklaut? Insgesamt, jetzt grob geschätzt, 1000. 1000 Mark. Hast du irgendwas mal zurückgezahlt? Ja. Wie viel? Immer das, weil ich... einmal das, weil ich geklaut habe und ansonsten... habe ich auch immer das zurückgezahlt, weil also ich habe eigentlich immer das, wenn ich, Also die 1000 Mark sind quasi wieder zurückgezahlt? Nein, eher nicht. Es ist ein riesen Vertrauensbruch da, wobei es wahrscheinlich gar nicht so sehr um das Geld geht, sondern um die Tatsache, dass du klaust. Du bist jetzt bei deiner Schwester, sagst du, ne? Ja. Wie alt ist deine Schwester? 23. 23. Ja. Ist die zufällig im Raum auch? Im Raum nicht, die sitzt gerade vorm Fernseher und bügelt. Hallo Schwester, könnte ich dich denn vielleicht, sie lacht im Hintergrund. Das sind meine Schwester und mein Schwager. Also könnte ich die Schwester denn mal kurz sprechen? Ja, Cordula. Cordula ist am Bügeln. Hm? Die Cordula ist am Bügeln. Ja, also jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Ja. Gib sie mir mal. Hallo. Hallo Cordula. Du bist aber guter Laune. Ich hab dich so lachen hören von hinten. Ja, wenn mein Bruder sagt, ich stehe vorm Fernsehen. Ja, aber zum Lachen ist ja alles nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Was er mir gerade erzählt hat, da ist ja zu Hause richtig alles kaputt gegangen, ne? An Vertrauen. Wie schätzt du denn die Situation ein? Geben deine Eltern, würden sie ihm nochmal eine Chance geben? Nö. Nee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das, was sie gemacht haben, sehr gut verstehen. Hast du nicht Angst, dass er dich jetzt auch beklaut? Bei uns gibt es nichts zu klauen. Na, nur gut, aber irgendwie ein bisschen ja wahrscheinlich auch. Also, Er hat ja schon lange bei dir gewohnt. Hat er sich denn da ordentlich verhalten? Anfangs und wie gesagt, hinterher kam es halt so, dass ich seltener zu Hause war. Mhm. Und also er hat nichts geklaut, er hat sich, sag ich mal, erst zur Arbeit gefahren, er hat sich halt, ja. Also es ist gut gegangen. Ja. Ja. Wie denkst du, wie es weitergehen soll? Ja, das ist das, was das wissen wir nämlich nicht. Ja, wie lange kann er noch bei dir wohnen? Also, es ist von, wir haben gesagt, bis Mittwoch ist auf jeden Fall möglich. Wir haben ihm eine Woche, beziehungsweise Donnerstag wäre auch noch möglich, aber es wird einfach sehr eng und auch absolut stressig dann. Jetzt ne? Sag mir mal, du bist die Schwester, du kennst alles und du kennst ihn sehr gut. Was ist denn in ihm, mit ihm los, mit dem Roman, dass er sowas so lange macht? Da ist doch nun doch eine gravierende Frage, die habe ich mich tausendmal selber gestellt, weißt du? Es ist ja nicht so, dass man sich keine Gedanken gemacht hat oder so, ne? Wenn man ihn unter wirklich am Händchen hält und, sag ich mal jetzt bös gesagt, unter der Fuchtel hat und wirklich einengt, was ich nicht für den Lebenssinn eines 19-Jährigen halte, ne? Dann geht es gut, bis er ausbricht halt, ne? Also vielleicht ist dieser Crash, der jetzt gerade passiert, gar nicht so schlecht. Der ist aber vor einem Jahr, beziehungsweise vor anderthalb Jahren schon mal passiert. Ja. Und da haben wir es halt versucht, wie Roman gerade auch schon sagte, da sind wir alle zusammengekommen, haben mit ihm zusammen überlegt, wie er jetzt denkt, dass es weitergeht. Und also ich glaube, es sind zwei verschiedene Probleme, die jetzt gelöst werden müssen. Einmal das ganz pragmatische Problem, wo kommt er unter in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche, wenn er nicht mehr bei dir wohnt? Ja, nee, vor allem, wo kann er überhaupt regelmäßig, also er muss ja irgendwie wissen, wo er hin muss und ich weiß auch ja, nicht, so meine ich das, das meine ich. Genau. Ja. Und das andere ist, er muss irgendwas mit sich oder an sich tun. Ja, das weiß er wohl selber, aber das geht wohl nicht so wirklich. Ja, das hat sich schon so verselbstständigt, wenn er das seit 7 Jahren macht und da muss ja jetzt mal was Gravierendes geschehen. Ich würde gerne, dass er sich gleich mit meiner Psychologin mal unterhält, mit der Heide. Ne? Ja, dass, gerne. Dass diese Schiene schon mal bedient ist. Richtig. Was das andere ist, vielleicht muss der junge Mann sich jetzt mal auf seinen Hosenboden setzen und gucken, dass er irgendwo ein WG-Zimmer für wenig Geld bekommt. Er ist Auszubildender, er kriegt nicht viel Geld, ne? Nee, gar nicht viel, weil es noch eine öffentliche Maßnahme halt auch ist. Ah ja. Oh, da muss man sich vielleicht irgendwie noch mit dem, ich weiß nicht, ob das Jugendamt noch sowas unterstützt in dem Alter. Das weiß ich halt auch. Ja, da muss er sich jetzt aber auch mal selbst drum kümmern. Er hat das ja alles eingebrockt, ne? Und da muss er sich da auch drum kümmern. Ich würde ihm jetzt auch gar nicht so ganz große Hilfestellung da leisten, dass das auch so ein Lerneffekt irgendwie ist. Ja. Pass mal auf, Cordula, leg du mal bitte auf und wir, das heißt meine Psychologin, ruft gleich nochmal an und dann kann sie sich direkt mit dem Roman unterhalten. Oh ja, das ist supi lieb. Ja, supi lieb. Alles Gute und schöne Grüße an den jungen Mann nochmal. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Und bügel schön weiter jetzt. Ja, ne? Mach ich. Tschüss. Elke ist da. Elke, 49 Jahre, hallo. Ja, guten Abend. Guten Abend, guten Morgen. Ja, es geht um meinen Schwiegersohn. Und zwar habe ich vor 14 Tagen haben wir erfahren, dass er seit einem halben Jahr eine Beziehung zu einem Mann führt. Ach, seit einem halben Jahr? Ja. Wie lange sind die beiden verheiratet? Eine Tochter? 5 Jahre. 5 Jahre verheiratet. Haben einen 2-jährigen Sohn. Ja. Und wie habt ihr das erfahren, dass er mit einem Mann irgendwas hat? Die hatten vor 14 Tagen genau, waren die beiden nachmittags hier, alle drei. Mein Schwiegersohn ist dann immer weggefahren und rief mich um 6:30 abends an, ob ich meine Tochter und Schwiegersohn nach Hause fahren könnte. Ist das selbstverständlich, weil ich so abends zum Babysitten eingeteilt war. Die hatten also Kegeln. Hab den auch nach Hause gebracht, bin eben zu meiner anderen Tochter gefahren, bin dann zu denen hin. Und da habe ich nur gewundert, dass er noch nicht zu Hause war. Ich sag, wieso ist er noch nicht da? Ich sag's nicht mal auf Handy angerufen. Nee, sagt meine Tochter, ist bestimmt genauso aufgeregt wie ich und ich sag dir erst mal noch. Und dann kam so 7:50, hat mein Tochter das Handy in der Hand gehabt, steht im Türrahmen, kreidebleich und taumelnd und sagt nur, er ist weg. Ich möchte auch jetzt keinen Namen nennen, deswegen. ich sag, wie, er ist weg. Und dann hat sie mir die Nachricht zu lesen gegeben. Da hat er nur eben halt drauf, hallo, es tut mir leid, ich habe jemanden kennengelernt. Ich bleibe die nächsten Tage bei einem Freund oder guten Freund, ich weiß nicht mehr so genau. Ja. So, aber daraus konnte man es ja noch nicht deuten. Ich doch, ich hatte aber mein, total im Gefühl, ne? Mhm. Also ihr seid ja euch jetzt sicher, dass er, dass das nicht nur ein guter Freund ist, sondern dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben. Sind die jetzt im Moment getrennt? Die waren daraufhin erst dann sonntags, also Muttertag, ist er hierhin zum Gespräch gekommen. Also er, meine Tochter hat vorher mit Schwägerin und Schwager und ihm ein Gespräch gehabt. Mhm. Und da hat er das zugegeben? Da hat er es zugegeben, ist dann mit hier hingekommen, wo auch seine Eltern anwesend waren, ja. Sein Bruder. Mhm. Und hat dann ein bisschen alle versammelt waren und hat dann ganz locker vom Hocker gesagt, also viele haben sich ja schon gedacht, ich habe einen Po-Freund. Ein Po-Freund? Ein Po-Freund. Und das war so. Eine ziemlich dämliche Bezeichnung. Ganz genau. Er hat dann also gesagt, also er muss wohl dann vorher in einem Gespräch bei seiner Schwägerin und Schwager gesagt haben, also ihm hätte also beides gut gefallen, das wäre eine tolle Sache gewesen, so. Da steckte wohl eine Menge Geld hinter und so weiter. Das war Muttertag, diese Offenbarung. Wie ist es denn jetzt? Wohnt er noch in der Familie oder ist er ganz raus? Er ist daraufhin zu seinen Eltern ein paar Tage gezogen, mhm. Hatte dann mittwochs nochmal ein Gespräch mit meiner Tochter, mhm. Und den Schwester und Schwager, mhm. Und hat daraufhin gesagt, er hätte sich das Ganze belegt, es wäre doch nicht so was Wahres, er wollte zurückkommen. Mhm. Ist er jetzt zurück? Und da habe ich dann meiner Tochter, ich sage, am besten, du holst ihn zurück. Ich sage, dann weißt du auch, ob er zu Hause bleibt oder nicht. Weil in den 3 Tagen, wo er bei seinen Eltern war, war also kein Abend zu Hause. Ist er jetzt zu Hause? Jetzt ist er wieder zu Hause. Jetzt ist er zu Hause. Und die Ehe soll jetzt wieder weiterlaufen? Meint meine Tochter. Und dann meint deine Tochter. Hat er denn noch den Kontakt zu diesem Mann? Nein. Also ich bin dahinter gestiegen, vorige Woche Sonntag. Ich habe ihm gesagt, dass die Beziehung ist nicht beendet. Obwohl ich angeblich den Donnerstag nach dem ersten Gespräch beendet hatte. Also du hast die Vermutung, dass da noch was läuft mit dem Mann? Ja, ich habe es auch bewiesen. Dann habe ich natürlich jetzt unheimlich einen Stress, auch mit meiner Tochter, weil ich hatte bei der Mutter angerufen, nachdem ich... Bei welcher Mutter? Von deinem Freund. Von ihm? Ja, und hatte um ein vertrauliches Gespräch gebeten. Und dann war sie schon sehr reserviert und naja... Hat irgendwo das Ganze abgelehnt, habe ich gesagt, ich sage, brauchen wir ja gar nicht weiter darüber zu sprechen, wenn es kein Vertrauensgespräch okay, sein soll. Lass mal, du hast es auf jeden Fall, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so ganz wichtig. Da läuft auf jeden Fall, es läuft da noch was mit dem Mann. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, was deine Tochter denkt, welches Gefühl deine Tochter noch zu ihrem Mann hat. Ja, sie hat gesagt, sie will es einfach versuchen. Mhm. Und? Wobei sie dann aber jetzt gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das Vertrauen mal aufbauen kann. Liebt sie ihn? Die hat nur gesagt, sie hängt an ihm. Mhm. Meine Tochter sagt nur, ich habe die auch mit ihr viel gesprochen hat, dass auch Liebe hat sie jetzt überhaupt nicht mehr gebraucht. Was ja schon sehr verdächtig ist, ne? Richtig. Finde ich. Was sagt er denn, welche emotionale Bindung er noch zu deiner Tochter hat? Ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen. Er hat dem, bei der Mutter seines Freundes angerufen hat. Mhm. Der hat den Postfan zurückgerufen. Mhm. Woher kennst du eigentlich die Mutter seines Freundes? Ja, durch die Handynummer, die meine Tochter rausgekriegt hat. Achso, also sehr kompliziert. Du hast da richtig detektiv gespielt. Richtig. Ne? Mhm. Aber Elke, ich will dir gleich sagen, das hört sich sehr kaputt alles an. Ja, genau. Sehr kaputt. So, dass man eigentlich sagen müsste, aufgrund der Daten, die du jetzt geäußert hast oder formuliert hast, dass das Klügste wohl wäre, wenn die beiden, deine Tochter und dein Schwiegersohn, sich erstmal trennen würden. Ja, aber das will sie nicht. Und je mehr ich mich einmische, ich habe anfangs nie gesagt, dass ich mich einmische, ich habe nur einfach noch gesagt, gut, aber ich meine, das eine Eheberatung aufsuchen. Ja, gut, aber ne? du kannst, mehr kannst du ja schon gar nicht mehr machen. Und ich glaube, du hast dich ja schon ein bisschen unbeliebt gemacht bei deiner Tochter, weil ja, du dich zu sehr eingemischt hast. Ja, ich würde jetzt an deiner Stelle auch erstmal auf jeden Fall zurückgehen. Nee, das habe ich auch gemacht. Ne? Du kannst jetzt sowieso nichts mehr verändern. Das habe ich gemacht. Ne? Und auch nichts bewirken. Und du musst jetzt eigentlich den Dingen ihren Lauf lassen. Und wir können nur hoffen, dass deine Tochter über kurz oder lang auch kapiert, dass das so nicht geht. Wenn sie nicht mal diesen Mann liebt und dieser Mann offensichtlich sie auch nicht mehr liebt. Und das weiß ich nicht. Er hängt wahrscheinlich, also mit Sicherheit wahnsinnig an seinem Kind. Wobei das Stichwort Eheberatung natürlich das Allerrichtigste überhaupt ist. Dass die beiden zu einer neutralen Person kommen und sich dort auseinandersetzen, ja. Mit dem, er kann nicht innerhalb von 2 Tagen sagen, wenn er dann bei ihm gewesen ist, kann ich nicht innerhalb von 2 Tagen den Entschluss treffen, dass er nun mal... Ein Versuch. Ja, das klingt alles sehr komisch. Also ich würde dir völlig beipflichten und auch sagen, die gehören in eine Eheberatung, auf jeden Fall. Und dann danach sollten Konsequenzen gezogen werden. Hm. Aber an dich auch nochmal den Rat, lass die Finger da raus. Ne? Das ist deren Angelegenheit im Moment. Ja, gut. Irgendwo sagen wir, ich bin die Mutter. Ne? Das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Das sind erwachsene Menschen. Du kannst dich da nicht so massiv reinhängen. Hast du ja schon gemacht und du hast mir gute Rat gegeben. Ja, ich meine, ich habe jetzt da zwar den Nachteil, aber ich bereue es nicht. Ja, aber du hast ja auch einen guten Rat gegeben und nun lass mal, warte mal ab, was daraus wird aus diesem Rat. Ne? Mehr kann man gar nicht machen. Mhm. Schwierige Situation, auch eine traurige Situation für euch und für die Familie, ne? Dass das alles jetzt so aufbricht. Das geht jetzt gar nicht darum, dass der schwul ist. Das wäre genauso schlimm, wenn es um eine andere Frau ging. Ne? Es zerbricht einfach eine Ehe und eine Familie zerbricht und das ist traurig. Da müssen klare Fronten geschaffen werden. Natürlich, so ist es ja. Das ist doch nicht gemacht. Ne? Das ist es. Also, lass du die Finger erstmal davon und wir hoffen, dass deine Tochter da einen klaren Blick bekommt. Ne? Mhm. Alles Gute. Danke. Tschüss. Beate ist hier. Beate ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Beate. Ja, hallo. Hallo Beate. Na? Über was unterhalten wir uns? Ja, es geht darum, also ich bin mit meinem Freund seit fast 3 Jahren zusammen und der hat mir jetzt vor 4 Wochen ungefähr gesagt, dass er seit 8 Monate eine andere hat. Ich dachte, der hätte auch jetzt einen Mann noch nebenher. Nee. In Anlehnung an die Geschichte von gerade. Seit 8 Monaten hat er eine andere nebenher. Ja. Eine richtige Affäre. Ja, genau. So. Ja, und 8 Monate ist lang, ne? Und das tut schon weh, wenn man das hört. Ja, das schon. Hat er es so einfach von sich aus gesagt? Oder war dir irgendetwas... Nee, mir war überhaupt nichts eigentlich. Mir ist überhaupt nichts aufgefallen an ihm. Ich habe ihm auch immer wahnsinnig vertraut und hat er nur erzählt, dass er jemand anders kennengelernt hätte und dass da aber nichts mehr wäre. Und dann eine Woche später hat er halt mir die ganze Zeit erzählt und dass er auch halt Gefühle für sie entwickelt hat. Und also ist nicht nur so eine Sexgeschichte? Nee, war am Anfang so. Wie hast du denn darauf reagiert, als du das gesagt bekommen hast von ihm? Also ich war eigentlich recht ruhig und also ich bin auch immer noch gar nicht sauer auf ihn, sondern ich bin nur enttäuscht und ja. Wann hast du dir das genau gesagt? Wie lange ist das her jetzt? 4 Wochen ungefähr. Vor 4 Wochen. Du bist nicht wütend auf den? Nee. Ach. Nee. Ich würde, glaube ich, platzen vor Wut. Nee, bin ich überhaupt nicht. Und seit 4 Wochen weißt du jetzt, wenn er weg ist, er könnte bei ihr sein? Ja, also er sagt das schon. Also er, wenn wir uns dann gesehen haben und ich habe dann auch einmal bei ihr angerufen und er war dann auch gerade da und dann haben wir uns auch unterhalten. Du hast dich mit der Frau auch unterhalten? Ja, mit der habe ich mich auch unterhalten, ja, da habe ich auch schon angerufen. Über was hast du dich mit der Frau unterhalten? Ja, ich habe ja gesagt, dass sie mir ziemlich wehgetan hat, weil sie das von Anfang an wusste, dass er eine Freundin hat auch. Und wie äußert sie sich daraufhin? Ja, dass sie da nicht so drüber nachgedacht hat. Und jetzt aber, sie sagt jetzt die letzten 2 Monate, ist es halt so, dass sie auch merkt, dass sie mehr Gefühle für ihn hat und und hat ihm deswegen auch gesagt, dass er mir das sagen soll und dass er sich dann entscheiden soll. Und das tut er halt nicht, sich entscheiden oder kann es nicht. Das heißt, er kriegt hoffentlich bald Druck von beiden Frauen. Also von ihr hat er wohl jetzt gesagt bekommen, dass sie noch 4 Wochen wartet und in der Zeit soll er sich auch nicht melden und dann soll er sich entscheiden. Und du machst überhaupt gar nichts? Du lässt ich kämpfe um ihn. Ja, wie kämpfst du? Wie machst du das? Na, mit allen möglichen Sachen, dass ich ihm irgendeine Freude mache oder ihm, wenn ich da bin, dann habe ich ein Bild von uns da gelassen und irgendwas hinten raufgeschrieben oder... Also du bist nur nett zu ihm? Ja. Du schimpfst ihn nicht aus, du machst keinen Druck. Nee. Du bist einfach nur freundlich. Ja. Und versuchst ihn so zurückzubekommen. Ja. Mann, Beate, wo nimmst du denn die Kraft dafür her? Ja, weiß ich auch nicht. Ne, die meisten von uns würden doch böse sein, mit sich hadern, innerlich zwischen Liebe, Enttäuschung und Wut und würden auch sagen, pass mal auf, du musst dich jetzt entscheiden, so wie die andere Frau das auch macht. Ja, ich weiß es nicht. Was meinst du denn, wie er so drauf ist im Moment, wohin er tendiert? Ich habe keine Ahnung. Also einerseits sagt er immer, er hat Angst, einen Fehler zu machen. Er hat Angst, den größten Fehler seines Lebens zu machen, wenn er zu ihr geht. Und andersrum sagt er, weil sie halt ganz unterschiedlich, also wir sind ganz unterschiedlich. Sie ist älter, hat schon Kinder und ja. Es kann natürlich sein, dass durch dieses Verhalten, was du jetzt an den Tag legst, ne, dass bei ihnen irgend so überkommt, naja, mit der kann man das ja machen und dass du uninteressant für ihn wirst. Ja. Vielleicht, ne? Ja. Vielleicht ist man einfach interessanter, wenn man klar sagt, pass auf, Junge, so nicht mit mir. Hm. Du bist, glaube ich, jemand, der sehr viel erträgt, ne? Ja. Stimmt, ja? Ja. Auch auf andere Bereiche so bezogen? Ja, ich glaube schon. Eher so ein zurückgenommener Mensch. Ja. Ja. Das kann natürlich eine fatale Wirkung haben, gerade in so Liebesgeschichten, dass man dadurch langweilig auch wird, ne, für den, ja, für den Partner. Ja. Warum hat er denn überhaupt das mit der anderen angefangen? Habt ihr da auch offen drüber gesprochen? Ja, weil er meint, ihm fehlt das, so die Geborgenheit. Also. Aber ich glaube, die kannst du doch wahrscheinlich sehr gut vermitteln und ihm geben. Ja, obwohl ich manchmal auch irgendwie dann, will ich irgendwas machen oder will irgendwie, ja, will ihn dann in den Arm nehmen und dann irgendwie denke ich, nee, mach das lieber nicht. Also aus völlig unerklärlichen Gründen eigentlich. Ich denke mal, ich vergebe mir dann was. Also nicht, ich vergebe mir was, aber... Wie ist das denn bei euch im Bett? Hast du den Eindruck, dass ihnen das auch nicht so mehr so megamäßig was bringt, mit dir zu schlafen? Nee, das glaube ich nicht. Das hat er auch gesagt, dass es daran gar nicht lag. Aber das andere war doch anfänglich eine Sexbeziehung mit der, ja, Frau, ne? Das, ja, macht einen ja dann schon stutzig. Dass, ja, aber er sagt immer, er weiß nicht warum. Er sagt, mhm, vielleicht einfach, weil es auch das ganz andere Aussehen war und so. Mhm. Und... Ja. Jetzt sitzt du da ganz brav und lässt das Schicksal irgendwie entscheiden und bist nur nett, ne? Beate, ja, ist einfach nur nett. Eigentlich, ich weiß einfach nicht, was ich anders machen soll. Ich finde schon, dass du da auch mal ein bisschen auf den Tisch schauen könntest. Streite, kannst du mit Menschen streiten oder bist du generell so ein harmoniebedürftiger Mensch, der eher schweigt dann, wenn er wütend, vielleicht ein bisschen wütend ist? Also es kommt immer drauf an, so mit meinen Freunden und so kann ich ganz gut streiten, aber mit ihm... Weiß ich nicht. Habt ihr denn in den drei, du sagst, ihr seid 3 Jahre zusammen? Ja. Habt ihr da früher überhaupt mal gestritten? Nee, kaum. Kein Mal. Also nicht so richtig doll. Lag das daran, dass du dann immer runtergeschluckt hast oder gab es nicht zu streiten? Ja, ich habe mich dann immer ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Ich glaube, du bist zu zurückgenommen, Beate. Hm. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen der ausgeschert ist. Vielleicht bist du dem, ich sag's nochmal, das ist jetzt ein bisschen krass, vielleicht bist du dem so zu langweilig. Hm. Mach dich mal ein bisschen interessanter für den Knaben. Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Rat, wenn du eigentlich so ein Typ bist, kann man das natürlich nicht von heute auf morgen verändern, aber vielleicht so ein bisschen. Dass der einfach nicht das Gefühl hat, ach Gott, mit der kann ich ja alles machen und die stellt noch ein Bildchen auf von mir. Oder so. Du bist doch auch verletzt und traurig. Ja, klar. Und du bist wahrscheinlich heftig verletzt, wenn man 8 Monate betrogen wird. Ja. Der hat ja Lügengeschichten erzählt, wahrscheinlich, wo er ist, was er macht. Der, ja, hat 8 Monate Sex mit einer Frau gehabt, Mensch. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und danach noch weiter, während du es wusstest. Ja. Da hast du auch, glaube ich, mal ein bisschen recht, mal Dampf abzulassen, Mann. Ja. Also, ich würde da ein bisschen härter auftreten an deiner Stelle. Und nicht so viel Verständnis für ihn haben. Na gut, er sagt jetzt, er weiß sich nicht zu entscheiden, macht er den Fehler. Verdammt nochmal, das ist jetzt sein Bier. Jetzt geht es um dich. Hm. Und denk dich nicht zu sehr da in ihn hinein. Hm. Er hat das alles verursacht. Er ist der Täter, mal in Anführungszeichen gesagt, von der ganzen Misere. Ja. Ne? Hau mal ein bisschen auf den Tisch. Ein bisschen. Das ist so schwer. Ja, aber dass der einfach merkt, irgendwo sind bei der Beate auch Grenzen. Und ich glaube, dass du dem nicht richtig Grenzen aufzeigst. Ja. Ja, es war zum Beispiel so heute Abend, also er ist Türsteher, mhm, nebenbei, und war ich auch da. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Also dann hat er mich auch nur noch zum Auto gebracht und hat aber auch nicht irgendwie gesagt, also er sagt dann auch nicht, wann wir uns wiedersehen oder so, mhm, sondern er sagt dann immer nur, er meldet sich. Das darfst du nicht alles mit dir machen lassen, Beate. Du bist so ein braves Mäuschen für den. Ja. Sage ich jetzt auch nochmal ein bisschen beleidigend, aber ich meine es nicht beleidigend. Ja. Hm? Also, denk dir mal klarer aus, was du möchtest. Und konfrontiere ihn auch mit Forderungen. Und sag, wenn das so und so nicht läuft, dann bin ich auch weg. Hm. Ja, aber dann geht er ja zu ihr. Weißt du doch gar nicht. Weißt du doch gar nicht. Ja, aber es ist ja eher dann die Chance, dass er zu ihr geht, wenn ich jetzt auch noch... Das weißt du nicht. Das ist überhaupt nicht zu kalkulieren. Es kann viel eher vielleicht sogar sein, wenn du jetzt immer so zurückhaltend bist, dass er zu ihr geht, weil du eben so brav und uninteressant wirst für ihn. Mhm. Nur indem du immer Ja sagst, muss er nicht Ja zu dir sagen. Weiß Gott nicht. Mhm. Härter werden, Beate. Mhm. Sag ich dir. Ja. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Auf die Sekunde, 1.30 Uhr, eine ganz kleine Pause. Uhr, 41 Sekunden, jetzt Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht und das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was, Telefonnummer 0800 5678 111. Gut, dass ihr immer so schön aufpasst. Hier ist ein Fax bezogen auf vorgestern, hallo Domian, auf den Tag davor, und da schreibt Jochen: Hallo Domian, gestern hattest du mit einem jungen Mädchen namens T gesprochen, das stimmt. Im Laufe des Gespräches sagtest du, wir leben im 20. Jahrhundert. Mensch, wir leben doch schon im 21. Jahrhundert, du Knolle, Mann. Aber deine Sendung finde ich echt stark, mach bitte weiter so. Natürlich leben wir im 21. Jahrhundert. Schön, dass ihr mich immer verbessert. So kann ich immer noch was dazulernen, aber das war natürlich ein Versprecher. Sonja, 47 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mit meinem Leben nicht mehr ganz gut zurechtkomme. Du bist 47 Jahre alt. Ja. Wie lebst du? Hast du eine Familie? Lebst du allein? Nein, ich lebe allein. Immer schon? Nein. Nein. Ich hatte mehrere Beziehungen, war dann ein paar Jahre alleine und hatte im vergangenen Herbst einen Mann kennengelernt, an dem ich gedacht habe, das ist wirklich richtig die große Liebe, mit dem ich hätte auch gerne alt werden können. Ich möchte jetzt auch gar nicht so weinerlich klingen. Ich werde mich jetzt auch versuchen, ein bisschen zusammenzureißen. Aber das hat mit dem Mann nicht geklappt. Das hat nicht geklappt aus einem für mich unverständlichen Grund. Mein Freund und meine beste Freundin hatten zusammen einen Autounfall und sind beide zu Tode gekommen. Und seitdem kriege ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Gar nichts mehr. Also dein Freund, dieser Mann, von dem du glaubtest, dass er die große Liebe ist. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 8 Monate. Und er war mit deiner besten Freundin unterwegs? Ja. Und da ist dieses Unglück geschehen? Normalerweise wären wir zu dritt unterwegs gewesen. Ja. Weil wir sind am Wochenende meistens nach Holland gefahren und um da eben halt, was weiß ich nicht, die wollten immer Zigaretten kaufen und Kaffee kaufen und was weiß ich nicht, Fischbrötchen essen und so. Aber ich hatte an dem Tag merkwürdigerweise keine Lust. Ich hatte einfach keine Lust. Naja, und dann kam dann ein Anruf von der Polizei, dass eben halt ein Unfall gewesen ist. Und dann hat sich eben halt dann herausgestellt, dass die zwischen zwei LKWs zermalmt worden sind. Sie hatten nicht mal Schultern im Unfall. Nein. Ein Auffahrunfall. Du hast gerade gesagt, ich möchte nicht so weinerlich klingen. Ich glaube, dass du alles Recht dieser Welt hast, sehr traurig zu sein und auch sehr traurig zu klingen. Wenn einem so etwas passiert ist, dass man den Geliebten... Ich komme damit nicht mehr zurecht. Es war im Herbst, sagst du, ne? Im Herbst letzten Jahres. Habe ich ihn kennengelernt. Im Februar sind sie gestorben. Ach so, im Februar ist das passiert. Ich habe es nicht mal meinen besten Freunden erzählt, weil ich habe es, wie soll ich mal sagen, ich möchte auch meine besten Freunde nicht immer belasten, so. Die wissen gar nichts von diesem Unglück? Deine Freunde? Nein. Ach, wer weiß denn davon? Aber gibt es denn da nicht Verbindungen zwischen deiner... Es gibt zwei Leute, die davon wissen. Die sind aber nicht meine besten Freunde. Also deine besten Freunde kannten deine beste Freundin gar nicht? Nein. Das meine besten Freunde... Das waren andere Kreise. Bitte? Das waren verschiedene Kreise. Ja, meine besten Freunde, die wohnen also in ganz Deutschland verteilt, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Berlin, überall, also hier, wo ich jetzt wohne, habe ich jetzt keine mehr. Aber Sonja, erklär mir mal bitte, warum du das deinen doch sehr guten Bekannten oder besten Freunden nicht erzählst. Weil ich sie damit nicht belasten will. Aber was ist, das gehört doch zu einer Freundin. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich weiß, sie merken ja schon, dass es mir nicht gut geht. Pass mal auf, ich will dir mal sagen, wenn wir in einem so freundschaftlichen Verhältnis wären, nehmen wir mal nur das Beispiel, und ich würde erfahren, dass du mir so etwas Gravierendes nicht erzählt hast, wäre ich sehr sauer. Weil ich finde, das gehört zur Freundschaft, dass man gerade dann, wenn es einem so schlecht geht, dass man füreinander da ist und dass man sich alles erzählt. Weißt du, man hat ja hier und da mal kleinere Sorgen und diese Problemchen und dort Problemchen und damit tauscht man sich ja aus und aber irgendwo gibt's eine Grenze. Ich möchte also die paar guten Freunde, die ich habe, die möchte ich nicht auch noch irgendwie beeinträchtigen, jetzt auch noch mit so einer Sache. Kann ich nicht verstehen. Ich kann verstehen, dass man die guten Freunde nicht belabert mit allem möglichen Kleinkram, Probleme des Alltags. Das habe ich aber immer gemacht. Ich habe sie ja im Grunde genommen immer belabert oder. Aber sag mal, Sonja. Wort, aber, ja gut. Sag mal, wenn das so gute Freunde von dir sind, die müssen doch merken, dass du vollkommen durch den Wind bist. Das merken die auch. Und was fragen die dann? Was sagen die? Tja. Die stellen sich natürlich Fragen. Ne? Und wenn die was zu dir denn sagen oder fragen, hier Sonja, was ist denn nur los? Was antwortest du denn darauf? Ich sag dann, ich bin ein bisschen im Moment durch den Wind, bin ein bisschen irgendwie durcheinander, weil ich habe auch noch zudem meine Arbeitsstelle verloren im April. Ja. Und das sind so Sachen, ich weiß überhaupt gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß gar nichts mehr. Kannten die denn deinen neuen... Nein. Auch nicht? Nein. Hattest du denen auch nichts davon erzählt, dass es dein Mann... Doch schon. Fragen die denn jetzt nicht danach, na, wie läuft's denn mit der Liebe und... Ja, sicher, schon. Und was sagst du dann? Ach, dann sage ich ja, läuft so. Sag mir, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Aber Domian, ich denke mal, man hat auch nicht das Recht, die paar guten Freunde, die man hat, jetzt auch noch mit seinen... Doch, man hat die Pflicht. Nein. Man hat sogar die Pflicht. Ich finde schon. Nein. Warum? Warum hast du so ein seltsames Bild von Freundschaft? Was ist denn dann Freundschaft? Dann ist Freundschaft doch nur Larifari. Dieses Verhältnis... Nein, das will ich gar überhaupt ja, aber nicht, um Gottes Willen. Aber das Verhältnis, wie du es jetzt beschreibst, das kann ich doch mit einer netten Nachbarin auch haben. Da brauche ich doch keine Freunde für. Ja, aber damit belaste ich doch die Freunde. Das will ich nicht. Aber die Freunde sollen doch auch für dich da sein. Du wärst doch für die... Die sind ja auch für mich da. Die waren ja auch für aber doch nicht Kleinigkeiten jetzt. Für mich da. Ja, aber doch nicht jetzt, wo dein Herzschmerz so groß ist, wie vielleicht noch nie in deinem Leben. Können sie nicht für dich da sein, weil sie das gar nicht aber wissen. Aber sie können auf der anderen Seite, Domian, auch nichts für mich tun. Direkt nicht, aber indirekt schon. Sie können für dich... Ja, sie können Trost aussprechen. Ja, und sie können Ansprechpartner sein. Ja. Du hast ja keinen Ansprechpartner. Ich habe Ansprechpartner, schon. Ich habe ja durchblicken lassen, dass es mir im Moment nicht sehr gut geht und... Die Menschen, die jetzt von diesem Unglück wissen, hast du gerade angedeutet, da gibt es welche, ne? Ja. Redest du mit denen auch über deine Trauer oder gibt es da gar nicht so enge Verbindungen? Nein, die Verbindung ist nicht so eng. Das habe ich mir gedacht. Und es ist ja doch auch ein Zeichen, dass du hier heute Nacht bei mir anrufst, weil du wahrscheinlich vor Schmerzen es nicht mehr aushältst in dir drin. So hast du es ja gerade auch am Anfang gesagt. So, und da können natürlich Menschen, nahe Menschenfreunde, ein bisschen helfen, nämlich indem man sich immer wieder aussprechen kann, dass man weinen kann bei denen. Ja gut, aber ich habe auch andere Probleme gehabt, als meine Mutter zum Beispiel gestorben ist. Im letzten Jahr, da habe ich mich schon genug ausgeheult. Ich habe eine Katze gehabt, die gestorben ist. Da habe ich mich ausgeheult bis zum geht nicht mehr. Und ich denke mal, irgendwann ist auch die Belastbarkeit der Freundschaft erschöpft. Ich bin der Auffassung, wenn man wirklich gute Freunde hat, halten diese Freundschaften so etwas aus. Die würden das auch aushalten. Das ist gar kein Thema. Die würden das aushalten. Aber ich habe, wie gesagt, als meine Mutti gestorben ist, das kam alles aufeinander, alles innerhalb wirklich kurzer Zeit. Drehen wir mal den Spieß rum. dürften denn diese guten Freunde von dir sich an dich wenden, wenn ihnen so ein Unglück widerfährt? Aber selbstverständlich. Siehst du, sagst du. Kein Thema. Sagst du jetzt auch. Und so würden die es wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit denen sprechen würde, würden aus allen Wolken wahrscheinlich fallen. Und die würden sagen, natürlich kann sie bei uns anrufen, natürlich kann sie zu Besuch kommen, natürlich. Ja, natürlich, klar, Domian, die Freunde habe ich auch, klar. Und es gibt auch Freunde aus alter Zeit, die mich anrufen, wo ich mich lange nicht mehr gemeldet habe, die mich anrufen und fragen, sag mal, du hast mich so lange nicht gemeldet, wie geht's dir denn, was ist denn los und so. Aber ich... Gut, über diese Leute aus alter Zeit reden wir jetzt nicht. Wir reden über deine wirklich engen Freunde. Und da bin ich der Auffassung, dass du eine falsche Vorstellung von Freundschaft hast. Auch die Freunde aus alter Zeit sind immer noch sehr, sehr enge Freunde. Du lebst völlig abgekapselt in deinen Schmerzen. Ja. Eingekapselt. Ja. Und das, finde ich, ist genau der Fehler. Du hast wirklich so was Schlimmes erfahren, was sicher sehr, sehr lange dauern wird, bis sich das etwas beruhigt hat, der Schmerz. Aber das wirst du nicht alleine schaffen. Das garantiere ich dir. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, hier war so ein Knacker. Ich sage dir jetzt nochmal, versuch doch zumindest den, der dir am allernächsten steht von deinen Freunden, anzusprechen und es ihm zu sagen. Aber weißt du, meine Angst ist, dass ich die Freunde, die ich noch habe, verliere, wenn ich schon wieder mit einem Schmerz komme. Ich habe ja nie was, also ich würde mal sagen, so in den letzten 2 Jahren nie was Fröhliches erzählen können. Mhm. So. Es waren immer nur Katastrophen. Mutti ist gestorben. Auf jeden Fall, wenn das jetzt mit den Freunden, wenn du da so eine Sperre hast, auf jeden Fall brauchst du einen Menschen, und wenn es ein professioneller Mensch ist, mit dem du deine Trauer besprichst oder vielleicht anfangs sogar etwas verarbeiten kannst. Ich möchte dich jetzt gleich mit meiner Psychologin verbinden. Ja, wäre ganz gut. Ja, das wäre wirklich ganz gut. Das ist die Heide heute Nacht. Dass sie mit dir darüber spricht, dass du vielleicht sogar jetzt eine Psychotherapie anfängst. Dass du einen Menschen hast, mit dem... Ich habe schon eine gemacht. Was hat nichts gebracht. Gut, dann beredet ihr beide jetzt mal, was man vielleicht anstelle dessen noch machen kann. Und denk nochmal über die Freundschaft nach. Ja, das ist eben halt genau das Thema, weil ich weiß ja, dass du wirklich ein... gerade in solchen Themen ein sehr ansprechbarer Mensch bist. Ne? Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie sehr darf ich meine Freunde noch belasten? Du darfst sie belasten. Nein, sie, das darf ich eben halt nicht, weil irgendwann sind sie nicht mehr meine Freunde. Dann sind es auch keine. Nein, sondern ja gut, dann sind es aber auch keine richtigen Freunde. Ich habe den Anspruch an meine Freunde, das will ich dir sagen. Und wenn ich 5, 6 Jahre schlimmstes Leid hintereinander erfahre, dass die zu mir stehen. Und umgekehrt würde ich es ganz genauso tun. Ja, aber habe ich das Recht, deren Leben zu beeinträchtigen mit meinem Leid? Ja, jeder hat auch sein eigenes Päckchen. Als Freund hat man das Recht. Und umgekehrt hat der andere auch das Recht. Ich lege jetzt mal hier auf. Mhm. Und wir rufen dich nochmal an. Das heißt, die Heide ruft dich an. Mhm. Von Herzen okay. Alles Gute, Sonja. Okay, auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Wie seht ihr das? Mit der Freundschaft. Ich bin fast entsetzt, dass die Sonja so eine Auffassung hat. Was ist denn Freundschaft wert, wenn man in einer so extremen Notsituation nicht zueinander steht? Dann wäre es doch gar keine Freundschaft. Marion ist da. Marion ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Darf ich dich gerade mal eben auch fragen zu dem Gespräch von gerade? Wie siehst du das denn? Also ich finde, Freunde sind gerade in solchen Situationen wichtig und gerade dafür da und müssen auch Verständnis haben. Du sagst, die Sonja, sie will die Freunde damit nicht auch noch so belasten, weil sie schon so viele schlimme Sachen erzählt hat. Die Mutter ist gestorben und... Aber das muss eine Freundschaft aushalten. Also für mich ist das, ich habe auch selbst schon solche Erfahrungen gemacht, dass ich als Freundin gerade dann, man hat ja manchmal dieses Pech, dass so viel auf einmal kommt, dass man gerade dann dem Menschen, den man gerne hat, zur Seite steht. Und da beeinträchtigt man auch nicht das Leben des Freundes oder was. Ich sehe das so wie du. Also Freunde müssen schon dafür da sein. Weil sie war ja gar nicht zugänglich, die Sonja gerade. Ne? Sie hat ja so eine feste Meinung, dass sie das nicht sagen darf. Mhm. Und sie macht sich halt... auch noch ein bisschen schuldig an der Freundschaft. Sie belügt die Freunde ja jetzt auch, ne? Ja, ja. Seit ein paar Monaten schon. Also ich wäre auch sauer, wenn meine Freundin mich dann nicht mit einbeziehen würde. Ich auch. Also ich würde dann denken, sie hätte kein Vertrauen zu mir. Und genau so. Ja. Ja. So sehe ich das auch. Also eine Freundschaft ist echt dafür da und eine Freundschaft muss das auch sein. Mhm. So sehe ich das. Liebe Mai, du bist auch 47, habe ich gerade gesagt. Ja, ich bin 47. Mhm. Und was ist dein Thema? Und mein Thema ist, dass ich Panik habe. Ja, ich bekomme morgen, nee, ist nicht wahr, am Montag ein Magenband. Ein Magenband, das heißt, du bist etwas übergewichtig? Etwas ist gut, ich bin etwas viel übergewichtig. Sag uns, wie groß und wie dick du bist, ja, wie schwer du bist. Sag ich nicht gerne, aber ich bin 1,79 Meter groß und ich wiege 125 Kilo. Ich bin auch krank, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich musste meinen Beruf am Nagel hängen, ich habe meine Kniegelenke kaputt und für mich ist das ganz wichtig, dieses Magenband. Magenband heißt, das können wir nochmal erklären, der Magen wird um eine bestimmte Größe verkleinert, genau. ein bestimmtes Maß verkleinert, damit der Mensch einfach nicht so viel isst und schnell ein Sättigungsgefühl genau. hat. Genau, ne? Man hat nachher nur noch 30 Milliliter Magenvolumen. Und wie viel, also, 30, wie viel hat man jetzt? Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es ist um die Hälfte, ne, kann man sagen? Ach, nee, man hat bestimmt 1,5 Liter oder Liter. Ja, also es ist sehr, sehr, sehr verkleinert, ne? Ja, da, ja. Kann man sagen. Mhm. Bleibt ja. dieses Magenband eigentlich dann im Körper? Ja, das bleibt fürs Leben, also ein Leben lang im Körper. Man kann es auch abtackern, aber ich bekomme dieses Magenband. Und ich war vor 8 Wochen schon mal im Krankenhaus. Also es ist für mich sehr wichtig, ich mache es nicht aus kosmetischen Gründen, ich mache es aus gesundheitlichen Gründen. Und ich muss, wie heute Morgen, muss ich ins Krankenhaus, werde Montag operiert und vor 8 Wochen bin ich laufen gegangen, am Tag der OP. Am Tag der OP laufen gegangen? Ich habe Panik, ja. Ich habe auch gedacht, ich kriege jetzt von dem Arzt ein Donnerwetter zu hören, aber... Am Tag der OP, es war alles vorbereitet schon, ja, für die OP. Genau. Und wann solltest du morgens operiert werden? Ja, ich sollte als Letzte drankommen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht 10, 11 Uhr, aber ich bin nachts wach geworden um 1 Uhr und dann war es aus. Ich habe Panik bekommen. Bist in der Nacht noch abgehauen? Ja, nee, morgens um 6 Uhr bin ich zur Nachtwache gegangen und habe gesagt, ist aus, vorbei, ich kann auch so abnehmen, ich mache es nicht und ich schaffe es so nicht. Ich habe mal vor Jahren... abgenommen mit einem Medikament und das bekam mir gar nicht gut. Bist du denn jetzt wieder im gleichen Krankenhaus, beim gleichen Arzt, beim selben Arzt? Ja, ja, ich bin dann ganz kleinlaut wieder hingegangen. Genau, hingegangen, habe gesagt, ich bleibe diesmal wirklich und war da auch ganz überzeugt von. Ja. Und jetzt kann ich nicht schlafen, ich habe meine Tasche gepackt und ich habe die gleiche Panik wieder wie damals. Du musst am Wochenende, am Sonntag ins Krankenhaus? Ja, heute, am Samstag. Am Samstag, um dann am Montag operiert zu werden. Ja. Mhm. Und ich habe so eine Panik und... Ist denn diese Operation, erklär es uns mal, ist das eine komplizierte, schwierige Operation? Das ist eigentlich gar nicht kompliziert und auch gar nicht schwierig. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so blöd bin. Und zwar, ich kriege das laparoskopisch gemacht. Also das wird mit so einem Mikroskop und so, da sind zwei kleine Schnitte nur. Mhm. Ach so, das ist gar keine große Operationswunde, entsteht da. Nein, und ich, natürlich, wenn jetzt irgendwie was dazwischen kommt, müssen wir eine offene OP machen und müssen und richtig operieren. Ich weiß auch nicht, also... Vor was genau hast du denn dann so eine Panik und so eine Angst? Wahrscheinlich, ja, jetzt habe ich Herzrhythmusstörung gekriegt, aber ist auch psychosomatisch, habe ich öfters. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr wach werde. Mhm. Ja. Ist das denn eine Vollnarkose oder ist das ein Dämmerschlaf eher? Ist eine Vollnarkose. Mhm. Du Domian, ich möchte dich nur so oft sehen und ich habe Angst, dass ich dich nicht mehr sehe. Und das schmeiße ich mir sehr. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht aufwachst, ist so verschwindend gering, dass du wahrscheinlich eher in einen tödlichen Autounfall verwickelt würdest oder auf der Straße als Fußgängerin angefahren wirst, als denn, dass da was passiert. Und wenn du so viel Leiden schon hast, du sagst, du hast die Knie kaputt, hast einen Bandscheibenvorfall und vielleicht auch noch andere Herz-Kreislauf-Beschwerden, weiß ich nicht. Ja. Wie lange schlägst du dich jetzt mit deinen vielen Funden schon rum? Wie viele Jahre? Also meine Mutter hat früher schon gut gemeint, die hat mir mal 2 Fläschchen gegeben. Mhm. Ja, ich war schon als Kind dick. Das heißt, zeitlebens warst du ja, und dann habe ich mal vor 18 Jahren 60 Kilo abgenommen. Da hatte ich aber mehr gewogen als jetzt mit dem Medikament. Und das habe ich damals 140 Kilo gewogen. Mhm. Und hab jetzt so langsam bin ich dann wieder auf meine 125 hochgekommen. Also, ich höre daraus, dass du letztendlich dein ganzes Leben seit deiner Kindheit an dich mit dem Problem Dicksein rumschlägst. Ja. Dein ganzes Leben lang. Ja, und 1000 Diäten durchgemacht. 1000 Diäten, 1000 Mal wahrscheinlich auch im Spiegel hast du dich angeguckt und hast gedacht, ah, ich wäre schon gern ein bisschen dünner. Ja. Und dann die ganzen Krankheitsprobleme jetzt auch noch dazu. Ja. Also, es spricht alles, absolut alles nur dafür, mal das zu machen. Absolut alles. Ich hoffe. Und die Chance zu haben, vielleicht dann, gibt es da so Berechnungen, dass man sagt, also wenn man das Magenband hat, so nach einem Jahr, ist man so und so weit runter? Ja. Das haben die gesagt, also man nimmt so im Vierteljahr, haben sie gesagt, so, sagen wir mal so 20, nee, 15 Kilo, im halben Jahr hat man vielleicht so 20 Kilo. Gut, es geht ganz allmählich dann, ne? Was ja auch in Ordnung ist. Und ich mache mir jetzt auch Sorgen, nicht, dass ich jetzt denke, oh, ich kann nie mehr so essen wie jetzt, aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen auch, weil 30 Milliliter Magenvolumen ist ja sehr, sehr wenig. Mhm. Wenn es jetzt so heiß ist, ich kann nie mehr, wenn ich richtig Durst habe, mal so ein Glas Wasser nehmen und so, ach, jetzt lösche ich meinen Durst. Ich kann wirklich nur, weißt du, so ein Schnapsbinneken auf einmal trinken. Bist du da richtig vorher aufgeklärt worden? Ja, wie man sich danach verhält, was man essen kann, wie viel? Kann man denn alles essen, nur eben sehr reduziert? Oder? Ja, also die sagen jetzt, 3 Monate lang muss ich erstmal Süppchen und so Pudding und so essen. Mhm. Also das heißt 3 Monate nicht, 4 Wochen Süppchen, dann 4 Wochen weiter kriegt man passierte Kost und 4 Wochen weiter pürierte Kost. Und das, also das sind dann insgesamt 3 Monate und danach kann man ganz normal wieder weiter essen. Aber, ganz normal. Aber dann eben nur, nicht ein ganzes Steak wahrscheinlich, sondern ein halbes reicht völlig aus. Halb oder? Auch nicht mehr, so 5 Mark Stück groß. So wenig. Und das Einzige, was man wohl nie mehr essen kann, ist was Fädenzieht, sagen wir Spargel oder eine Apfelsine, die müsste man schon... Hast du da auch Angst vor, letztendlich, dass du nie mal so richtig mal zuschlagen kannst und es dir schmecken lassen wirst können? Ich bin eine fleischfressende Pflanze, da habe ich Angst ein bisschen, dass ich vielleicht nie mehr Fleisch essen kann. Andersrum denke ich, ich trete in der Öffentlichkeit auf, ich singe und dann denke ich wiederum, ach, dann kommst du viel besser an und ist schön, dann wiege ich das wieder so ab, ne? Ach so. Und dann schiebe ich das Essen wieder weg und... Also ich will jetzt gar nicht mit kosmetischen Sachen ankommen, nein, weil das soll auch gar nicht zählen. Nein. Es gibt genug dicke Leute, die sich so gut finden, das ist ja auch okay, da muss man nicht reden. Aber wenn jetzt die medizinischen Gründe so gravierend werden und immer mehr werden, je älter man wird, ist doch klar, ne? Ich kann noch niemals mehr meine Spülmaschine einräumen. Ich habe so Rückenschmerzen, also ich bin wirklich... behindert aber mal in diesen Sachen. Und mein Arzt sagte, also jedes Kilo weniger würde meine Wirbelsäule unheimlich entlasten. Das also ich immer. Die Ärzte, deine Ärzte, raten dir alle dazu, das zu machen. Ja. Mhm. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das mache, dass ich nicht abhaue am Montag. soll ich vorbeikommen? Ja, wollt ihr mir Händchen halten? Ja. Bis du in den Narkose fällst. Und ich verspreche dir, ich sitze daneben, wenn du wieder aufwachst. Weißt du, Domian, ich habe mir immer gewünscht, dich mal kennenzulernen und die Heller von sehen. Weißt du, jetzt wünsche ich mich schon, dich mal wieder anzurufen. Da bin ich schon ganz klein mit meinem Wunsch, dich wieder anrufen zu können und zu sagen, du, ich hab's geschafft. Und da würde ich mich freuen. Ja. Wie lange musst du im Krankenhaus bleiben? Ach, das ist noch niemals lange. Wenn das laparoskopisch nur gemacht wird, wird alles gut. 1 Woche. Also würde ich nächsten Samstag vielleicht schon wieder raus. 1 Woche. Mhm. Das heißt, wir könnten übernächste Woche schon miteinander telefonieren. Ich könnte dich auch vielleicht vom Krankenhaus anrufen. Oder so. Ja. Also Mai, wir machen mal Folgendes. Du legst gleich auf, ne, nach unserem Gespräch, und dann ruft dich mein Redakteur, der Wolfgang Spielkowski, nochmal an. Mhm. Und ihr vereinbart mal, wie wir dich in welchem Krankenhaus kriegen. Weil wenn du aus dem Krankenhaus immer wieder versuchst und kommst hier nicht durch, ist das auch unerquicklich, dass wir dich anrufen. Und dann möchte ich gerne nächste Woche, sagen wir mal, Mittwoch, mit dir aus dem Krankenhaus telefonieren. Ach, das wäre schön. Und Domian, ich will dann gute Nachrichten hören. Ja, und wenn ich das alles wirklich gut überlebe, ich hoffe es ja, ich will dich noch ganz oft sehen, dann schick dir mal jetzt ein Jetzt-Bild und dann vielleicht mal irgendwann ein anderes Bild. Ja, vielleicht schon so im Januar oder so, da wird sich schon einiges getan haben, ne? Januar, Februar. Genau, und vielleicht hört ja auch jemand, der das schon hat, das Magenband, vielleicht kann da mir noch jemand was zu sagen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen spät schon, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr klappen, obwohl ich auch schon hier Leute hatte, die gute Dinge und positive Erfahrungen hatten. Eine Frage noch dazu, kann man dieses Magenband eigentlich irgendwann wieder rückgängig machen? Das kann man rückgängig machen, aber das bezahlt die Krankenkasse nicht, also ist sowieso schwierig überhaupt, dass man das genehmigt kriegt, diese Operation, da habe ich schon für gekämpft, so was Idiotisches, also, ich kämpfe dafür und gehe laufen. Also. Ich meine, das ist doch schon mal eine ganz gute Sache, man hat so ein kleines Hintertürchen offen. Ne? Mhm. Wenn du überhaupt nicht damit so zurechtkommst und du so Bock hast auf ein dickes Steak irgendwann, dann kannst du es ja rückgängig machen. Ja. Also, ich würde dir wirklich den Mut zusprechen wollen und sagen, Mensch, Mario, mach es. Und du wirst aus der Narkose schon wieder aufwachen. Also, ich bin mir doch relativ sehr sicher. Ich hoffe, das passt jetzt gut. Und ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Ich mich auch. Und nächsten Mittwoch unterhalten wir beide uns. Ja, das finde ich nett. Ne? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch, ich bin fast sicher. Und ich, vor allen Dingen, ich möchte mich natürlich mit dir unterhalten, aber ich möchte mich mit dir aus dem Krankenhaus unterhalten. Ne? Ja, ich höre, dass du wieder abgehauen bist. Ich habe gedacht, du kommst wirklich mehr Händchen halten. Dann werden wir nämlich das so drehen, dass der Fernsehen gesperrt ist immer abends. Dass du mich nicht mehr sehen kannst. Ich bin eine Domi-Holikarin, sag ich immer. Liebe Marion, toi toi toi. Wir denken alle an dich am Montagmorgen. Ne? Und du gehst schön brav mit deinem Täschchen morgen in das Krankenhaus, nimmst dir schön was zu lesen mit und so. Mach ich, okay. Und bis Mittwochabend. Und du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Dankeschön und auch nochmal viele Grüße an Hella, die mag ich. Das ist sehr, sehr, sehr lieb von dir. Ich glaube, dass Hella heute Abend auch dabei ist und zuschaut. Okay. Und die Conny auch, die Conny schön. Ja, die grüße ich auch. Ich mag die unheimlich. Das ist sehr schön, sehr lieb. Marion, alles Gute, tschüss. Gut, danke, tschüss. Doris. Hallo Doris, 26 Hallo. Jahre. Hallo. Doris, was ist los? Was unterhalten wir uns? Ja, also es ist so, ich habe seit ungefähr knapp 2 Stunden keinen Geburtstag mehr. Und ich gratuliere nachträglich. Dankeschön. Und es war einfach ein Tag wie jeder andere auch. Ja. Es war einfach ein doofer Tag. Ein doofer Tag? Ja. Es ist so, ich bin 26 geworden. Mhm. Wir haben 5 Kinder. Mhm. 5 Kinder schon? Mhm. Hei, hei, hei. Also die Große ist 5, dann der Kleine ist 3 und die Kleinen sind Drillinge, die sind jetzt 1 Jahr. Oh, da hast du aber zu tun. Jo. Drillinge, ach du Liebe. Hm, schon scheiße. Das heißt, du hast heute richtig geackert, wie du immer ackerst. Jo. Da war nichts mit großen Feiern und gab es denn zumindest ein kleines Kaffeetrinken mit ein paar... Gar nichts. Der Tag war ganz normal heute. War ganz normal. Und dein Mann? Der hat gearbeitet wie immer und... Hat er dir was geschenkt? Das kriege ich nächste Woche. Das kriegst du nächste Woche. Naja, ich bin irgendwie ein bisschen gefrustet, also so... Na, ein bisschen was Besonderes wünscht man sich ja doch, ne? Ja, irgendwie schon. Also, weiß auch nicht, vielleicht habe ich meine Erwartungen da zu hoch, aber... Gut, die Kinder wissen es noch nicht, die können noch nichts machen. Die das sind, ist klar, ne? Nee, die Große, das heißt die 2 Großen, in Anführungszeichen, die haben ja aus dem Kindergarten was mitgebracht, schon. Aber der Mann, du sagst doch, es gibt nächste Woche, was hat er dir denn, Vincent, irgendeine Kleinigkeit heute geschenkt? Ein Zettel hat er mir hingelegt. Was stand auf dem Zettel drauf? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das war's. Wie, das hat er dir hingelegt? Und war er schon zur Arbeit, als du aufgestanden bist? Ja, er ging ganz früh los heute. Ja. Und dann, als er nach Hause kam, war auch nichts? Nee. Kein Blümchen mitgebracht? Nee. Schaffst du Pralinen, irgendwas Nettes? Was? Blümchen habe ich dann selber gekauft. Das ist schon ein bisschen doof. War schon scheiße. Wie war das denn sonst so, die Jahre vorher? Ja, an sich, also ich kenne Geburtstag von mir immer, also schon seit ich so 15, 16 bin, immer mit einem Fest. Ich meine, es ist Mai, es ist schön draußen, ja, ja. Es ist warm, lange warm. Ja. Und ich habe an sich, seit ich 15, 16 bin, immer ein Riesenfest gemacht mit meinen ganzen Freunden und so. Und seit ich mit ihm zusammen bin, an sich, ja, ist es mehr so, ja, gut. Ach so, auch in den letzten Jahren hat dein Mann sich auch nicht so dolle verhalten. Nee, er kennt es an sich nicht so, bei ihm wurde es nicht so gefeiert. Und wenn er Geburtstag hat, überraschst du ihn denn, machst du denn was Nettes für ihn? Ja, ich habe immer den Geburtstagstisch gedeckt, den habe ich mir heute Nacht noch selber gedeckt. Und mache ihm einen Kuchen und eine Kerze drauf. Und ich würde dem das immer mal sagen, dass ich da eigentlich enttäuscht bin. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte es eigentlich, aber irgendwie... Doch, finde ich schon. Ach Mensch, ihr habt so viel zu tun und du hast so viel am Hals mit 5 Kindern, mit den Drillingen und den anderen beiden. Gerade da muss man doch als Ehemann ein bisschen aufmerksam sein und eine Freude machen. Und ja, er sagt mir schon so, also das, was ich mache, das... würde er wenigen zutrauen, oder zumuten, sagen wir mal so. Aber doch, so eine kleine Kritik, das muss ja nicht gleich in einer großen Streiterei ausarten. Nee, aber ich auch nicht. Streiten kann man mit dem eh nicht. Das ist schwierig. Mensch, das tut mir aber leid, Doris. Wenn ich das gewusst hätte, dass du Geburtstag hast. Aber weißt du was? Wir machen das auch nochmal so. Du legst gleich auf und wir rufen dich nochmal an. Und dann hätte ich gerne deine Adresse. Und dann kriegst du von mir eine kleine Überraschung. Zwar nicht pünktlich zu deinem Geburtstag, aber die kommt nächste Woche dann auch von mir. Alles klar. Machen wir es so? Aber bitte so, ich weiß nicht, etwas anonym, er soll es nicht unbedingt wissen. Absolut anonym. Gut, dass du sagst, ja. Dann kommt es in einen Briefumschlag, wo nicht WDR draufsteht, sondern einfach nur ein Briefumschlag. Weil er ist ziemlich eifersüchtig, wenn da irgendwas kommt. Also er muss nicht auf mich eifersüchtig sein. Aber ich packe es anonym ein. Okay. Alles klar. Alles klar. Nochmal nachträglich alles Gute und sag ihm das ruhig mal. Mach ich, jo. Tschüss, Doris. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Michael Jansen, Stefan Gehrig, Pamela Koppay, Cornelia Brückner, Thorsten Pallut und Heide Schulz. Nächste Woche heißen unsere Themen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wenn das mein Partner wüsste. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Sexprobleme. Ich wünsche euch ein super schönes Frühlingswochenende. Und wir sehen und hören uns hoffentlich in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Dann wieder mit einer freien, mit einer offenen Talkshow. Alles Gute bis dahin. Ciao. Bye bye.